ganz normaler Tag. Alarm ist angesagt. Der Griff zur Waffe, das macht dich stark. Raus auf die Straße, bekämpft die andere Rasse. So hat man dich gelehrt, es gibt kein Zurück.